Kundgabe 769. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.2.1939. Umgeformtes Wort. Grad des Wohlbehagens. Erkenntnis der Wahrheit. So wisset, dass ihr alle des gleichen Geistes seid. Wisset, dass euch die Hand des Vaters führt und dass sich der Vater einem jeden zuneigt, der ihn zu hören begehrt. Es werden sich daher auch mancherlei Offenbarungen finden, die alle das Gleiche bekunden und dem gleichen Ziel zuführen sollen. Wenn nun der Vater die Kinder auf Erden verschieden bedenkt, so ist dennoch der gleiche Wille zu erkennen, denn er gibt immer nur die reine Wahrheit, so der Empfänger die Wahrheit begehrt und sich der Offenbarung würdig erzeigt. Es ist wie ein Leuchten in verschiedener Lichtstärke. Die Gaben von oben können geboten werden in leicht verständlicher Form und können doch nicht recht erkannt werden, wenn der Empfänger die Worte des Herrn in anderer Gestaltung wiedergibt. Es sind so viele Beispiele dafür vorhanden, dass sich der Mensch in möglichst komplizierter Redeweise gefällt und so ein in aller Schlichtheit und Klarheit empfangenes geistiges Bild in verschnörkelter Form wiedergibt. Es suchen sich die Menschen mit Gelehrsamkeit zu schmücken und bringen alle ihre Weisheit zum Vorschein, wo das empfangene Wort von oben doch alles präzise ausdrückt und keiner Verbesserung bedarf. Lehnt nun der Mensch die ihm unbegreiflich erscheinenden Lehren ab, so ist dies nur zu gut verständlich. Es empfindet der Mensch ja oft das zusätzliche Menschenwerk und bringt ihm Abwehr entgegen, wogegen das reine Wort Gottes durch seine schlichte Art oft Eingang findet in den anfänglich widerstrebenden Menschenherzen, weil diesem Wort auch die Kraft Gottes innewohnt. Die Lehren sind stets in gleicher Wahrheit geboten worden. Doch die Wahrheit sollte auf die Menschen noch eindringlicher wirken und wurde zu diesem Zweck mit menschlichem Beiwerk versehen, was aber nur der Sache an sich schadet, jedoch niemals nützen kann. Lasset euch sagen, wendet dem schlichten, einfachen Wort eure Aufmerksamkeit zu. Ihr müsstet alles mit dem Herzen und mit dem Verstand erfassen können. Ihr müsst euch auch wohlfühlen, wenn die Worte des Herrn in euren Ohren ertönen. Ihr werdet an dem Grad des Wohlbehagens auch auf die Wahrheit des Vernommenen schließen können. Denn es will der Herr ja durch sein Wort eindringen in die Menschenherzen, so wird er nimmer sich einer Form bedienen, die an sich schon Widerstand hervorruft und die dem Erdenkind unannehmbar erscheint. Wer Wahrheit begehrt, der wird diese auch erkennen. Und zwar wird die Wahrheit immer in der Form von oben geboten werden, dass das Erdenkind nicht Anstoß daran nehmen kann, sondern es dieselbe jederzeit angenehm berührt. Gebet Acht auf die Stimme im Herzen. Diese wird genau zu unterscheiden wissen, das rechte Wort Gottes von einem nachträglich umgeformten, dem Menschen schwer verständlichen Wort, das gleichfalls aus derselben Quelle sein soll. Gott schützet allzeit, die in der Wahrheit bleiben wollen, und gibt ihnen Erkenntnis in jeder Streitfrage. Er schärft ihre Urteilskraft und ihren Gerechtigkeitssinn. Und sonach wird das Erdenkind immer den rechten Weg finden, so es in die Lage kommt, von mehreren Wegen sich entscheiden zu müssen. Denn Gottes Schutz ist jedem zugesichert, der ihn und die Wahrheit begehrt. Amen.